SWR 2 Hörspiel. Gleich Mitternacht. Es wäre schade, reinzugehen. Es ist so schön auf der Terrasse. Trotz der Stechmücken. Nur etwas feucht. Durch den Regen heute. Aber was für ein Mond. Man kann bis zur Küste sehen. 20 Kilometer immerhin. War ja nicht zuletzt der Blick, weshalb ich das Haus gebaut habe. Lebst du wirklich gern hier, Mary? Immer noch? Aber ja. Bis zum nächsten Nachbarn sind es immerhin 35 Kilometer. Und bis Keynes ist es doppelt so weit. Andere hätten nach einem Jahr genug von so viel Einsamkeit. Ich hab dich, Nick. Das genügt mir. Was ist denn das? Was? Wo? Da. Am Himmel. Das orange-weiße Ding. Donnerwetter. Fantastisch. Ein Flugzeug? Das hätte andere Lichter. Es scheint schnell zu sinken. Eine brennende Maschine. Das glaube ich nicht. Scheint auf uns zuzukommen. Ja. Die Farbe wird immer heller. Fast weißglühend jetzt. Irgendein Flugkörper, vielleicht der Eintritt in die Erdatmosphäre. Ein Besucher aus dem Weltall. Über einen Marsbewohner habe ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Eher an einen Meteoriten oder eine Rakete. Es fliegen ja jede Menge da oben rum. Gar nicht zu reden von den vielen Satelliten. Sollen ja jetzt schon über 5000 sein. Wenn das nur kein Buschfeuer gibt. Kaum. Es ist zu feucht. Tja, jetzt schlägt es auf. Und verglüht. Kühlt ab, würde ich sagen. Nicht lange und es ist kalt. Für einen pensionierten Professor der Naturgeschichte kennst du dich gar nicht schlecht aus in solchen Sachen. Unsinn. Ich weiß auch nicht mehr als das, was ich lese oder im Radio höre. Und nenn mich bitte nicht pensionierter Professor, ja. Aber das bist du doch. Das hört sich aber an, als würde ich schon mit dem Kopf wackeln. Du bist erst 45. Doch du 20 Jahre jünger. Deshalb bin ich in diesem Punkt etwas empfindlich. Ich denke nie nach über unseren Altersunterschied. Ich schon. Weil ich mich immer frage, womit ich eine so junge und hübsche Frau verdient habe. Morgen. Sind Sie Frank Marlowe? Bin ich. Und ich bin Sam Boyd. Gerade rübergekommen von Red Plains. Willkommen in Melbourne. Sie sind Wissenschaftler? Nein. Ein Techniker? Nein. Was gibt's denn sonst in Ihrem sogenannten bilateralen militärischen Raumfahrtzentrum? Warum sogenannten? Weil meines Wissens nur ihr Amerikaner dort tätig seid und keine Australier. Aber davon abgesehen ist es ein ganz harmloser Verein. Ich persönlich unterstehe dem dortigen Nationalen Sicherheitsdienst. Sprich Abwehr. Ja. Man hat mir gesagt, Frank, dass Sie mir behilflich sein werden. Gern. Ich weiß bloß nicht wie. Ich bin ein Sachbearbeiter der unteren Etage beim australischen Gegenstück zu Ihrem Club. Und mehr mit Akten als mit Spionen beschäftigt. Aber Sie kennen sich in Queensland hervorragend aus und können mir als australischer Sicherheitsbeamter bestimmt den Umgang mit den örtlichen Stellen erleichtern. Ich habe zu denen keinen Draht. Ich verstehe. Gefragt ist, mit anderen Worten, was man Zusammenarbeit nennt. Dazu gehören zwei. Okay. Vor ein paar Tagen haben die Jungs von unserer Satellitenortung festgestellt, dass sie einen Flattervogel eingefangen haben. Einen Flattervogel? Einen Satelliten, der aus seiner Umlaufbahn geschlittert ist. Und da es einer ohne eigene Steuerdüsen ist, konnten sie ihn nicht zurück auf seine Bahn bringen, sondern mussten zusehen, wie er an Höhe verlor. Ein Spionagesatellit? Nichts da, ein Wettervogel. Wie groß? Circa 2 Meter dick und 3 lang. Weiter? Tja, der Vogel hat sich inzwischen niedergelassen. Sprich, er ist vor ein paar Stunden gelandet. In einem Stück? Das wird angenommen. Und wo? Im nördlichen Queensland. Ziemlich verlassene Gegend. Ja. Jedenfalls, das Ding muss gefunden und geborgen werden. Einfach so? Wie genau habt ihr denn seinen Aufschlagpunkt bestimmen können? Er hat kein Signal mehr abgegeben zum Schluss. Eine Zeit lang hatten wir ihn noch auf dem Radarschirm, bis er in eine Gewitterfront eintauchte. Und dann war's aus. Kurz darauf muss er niedergegangen sein. Wo etwa? Tja, der Computer meint zwischen 60 und 80 Kilometer nördlich von Keynes, in einem Quadrat von etwa 20 auf 20 Kilometer. Was die Berechnung so schwierig macht, ist, dass er in der letzten Flugphase nochmal abgedriftet sein kann. 20 auf 20 ist ein ganz schön großes Gebiet. 400 Quadratkilometer, ja. Die müssen wir in kleinere Felder aufteilen. Mit was für einem Ordnungssignal war er denn ausgerüstet? Mit einem akustischen und einem optischen. Beide sind leider ausgefallen. Und Luftaufklärung? Wir hatten zuletzt eine F-13 im Einsatz. Ihre Luftwaffe wird einen Suchhubschrauber zur Verfügung stellen. Nicht gerade viel. Und wie sieht's mit dem Suchtrupp aus? Das sind Sie und ich. Soll es ein Witz sein? Zeigt, wie enorm wichtig Sie in Red Plains den Fall nehmen. Aber unter uns, Frank, handelt es sich auch nur um besseren Raumfahrtmüll. Ich habe was Nützlicheres zu tun, als mich als Müllkutscher zu betätigen. Ich auch, nur gibt's da leider einen Befehl. Hat man Ihnen ja wohl gesagt, dass Sie uns für eine Weile zur Verfügung stehen sollen. Also, unsere Maschine startet in einer Stunde. Frühstück auf der Terrasse. Ich dachte, wir nutzen es aus, Nick. Solange es nicht wieder regnet. Du hast nicht sehr gut geschlafen, hm? Nein. Was will denn der hier? Ach, der kreuzt hier schon seit einer Stunde rum. Scheint irgendwas zu suchen. Hm. Vielleicht unser UFO von heute Nacht. Aber um was sehr Wichtiges kann sich's nicht handeln. Wie kommst du darauf? Weil er der Einzige ist. Und im Radio kam auch nichts. Das kann natürlich auch das Gegenteil bedeuten. Auf alle Fälle, die suchen in der falschen Richtung. Vielleicht sollte man ihnen sagen, wo das Ding runtergekommen ist. Nein. Warum nicht? Weil dann das Militär angerückt kommt und das Fernsehen, die Presse, die ganze Meute. Wir haben dann keine ruhige Stunde mehr, Mary. Daran habe ich nicht gedacht. Hast du heute was vor? Ich muss nach Keynes. Stört's dich, wenn ich mitkomme? Aber nein, mein Schatz. Ich muss dich nur eine Weile allein lassen. Hast du was zu erledigen? Ja. Ich muss Verschiedenes besorgen. Alles okay, Sam? Bestens. Hätte ich nicht gedacht, Frank, dass die hier in Keynes so ein ordentliches Motel haben. Hey, was soll denn das? Keine Angst, der Colt ist nicht geladen. Noch nicht. Rechnen Sie mit Ärger? Nein. Andererseits kann man nie wissen. Ich würde die Kanone gut verstecken. Klar, aber hören Sie, wir beide haben noch eine Menge zu erledigen. Ob wir uns jetzt an die Arbeit machen? Damit wir morgen früh starten können? Ganz dafür. Abends sehen wir uns dann noch mal genau die Karten an. Two-Feather saß vor seinem Tepee und rieb die Farben des Krieges. Mein roter Bruder möge sich in seiner Erzählung auf das Wesentliche beschränken. Wies ihn der Häuptling zurecht. Der größte Teil des Gebiets ist dichtes Buschland. Und bei den Hängen der Tablelands hier handelt es um Regenwald. Ich dachte zunächst, dass die Vegetation rings um die Aufschlagstelle verbrannt oder verkohlt sein müsste. Aber den hiesigen Zeitungen nach hat es in den letzten Tagen viel geregnet da oben. Ist die Jahreszeit. Eine Art Monsunwetter, das wir jetzt haben. Zwischen Januar und März vergeht kaum ein Tag, an dem es nicht regnet. In der Stadt hier wurde offenbar von niemand was bemerkt, aber weiter oben im Norden müssen die was gesehen haben. Der Absturz von Cosmos 954 im hohen Norden von Kanada 77 und der von Skylab in Westaustralien 79 wurde auch von einer Menge Leute beobachtet. Nur war ihr Satellit nicht so groß. Aber groß genug. Ich habe mir jedenfalls die Namen von Leuten beschafft, die in unserem Suchgebiet leben. Oder wird Hilfe. Und viele können es nicht sein. Sind's auch nicht. Genau genommen 8. War von Red Plains noch was zu kriegen? Nein. Unsere Ausrüstung ist ansonsten komplett? Ja, alles im Geländewagen verstaut. Okay, dann kann's morgen früh ja losgehen. Fortsetzung folgt. Du hast wieder kaum geschlafen heute Nacht, Nick. Es muss die Hitze gewesen sein. Aber Hitze macht dir doch sonst nicht so zu schaffen. Du warst doch gestern tagsüber so unruhig. Ist irgendwas? Hast du Sorgen? Aber nein, Mary. Na gut. Hast du was vor heute? Ich will später die Flugfüchse beobachten. Ich wollte nachher einen Spaziergang machen. Kommst du mit? Ich weiß nicht so recht. Würde dir gut tun. Ich möchte lieber hier sitzen bleiben. Soll ich dir noch einen Kaffee bringen, bevor ich gehe? Oh ja, bitte. Na Frank, was halten Sie davon? Irgendwas Helles ist in südwestlicher Richtung in circa 5 Kilometer Entfernung auf dem Erdboden aufgeschlagen. Sehr detailliert für den leicht verlotterten und übrigens eher zugeknöpften Hinterwäldler. Inwiefern zugeknöpft? Er wollte uns ja nicht mal in seine Hütte lassen. Ist wohl verständlich. Wenn einer einen nicht in sein Haus reinlässt, ob klein oder groß, fein oder weniger fein, dann schließe ich daraus, dass er was zu verbergen hat. Haben Sie die Drahtkäfige bemerkt, die er vor der Hütte rumstehen hatte? Ja, voller Vogelfedern. Und ein Netz lag auch da, neben dem Luftgewehr. Mit anderen Worten, er stellt exotischen Vögeln nach, die er dann verkauft. Und warum versucht er vor uns ein Geheimnis draus zu machen? Weil es gegen das Gesetz ist, Sam. Wahrscheinlich hat er drin noch ein paar Vögel in so einem Käfig. Papageien, Kakadus, Aras, was weiß ich. In den Staaten oder in Europa bringen die ganz schön was ein. Nur, dass er eben 5 Jahre eingelocht wird, wenn sie ihn erwischen. Und er wusste ja nicht, wer wir sind. Soll das heißen, er hat uns irgendwas vorgeflunkert, nur um uns loszuwerden? Nach meiner Ansicht hat er uns die Wahrheit erzählt, um uns loszuwerden. Mary, was ist? Ich bring dir nur eine Tasse Tee, mein Schatz. Was? Tee, Nick. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Wie viel Uhr ist es denn jetzt? 2:15. Hä? Hätte ich ja über 4 Stunden geschlafen. Nach der gestrigen Nacht kein Wunder. Trotzdem. Komisch. Hast du einen langen Spaziergang gemacht? Nur ein Stück den Hang entlang. Bin schon seit 2 Stunden zurück. Warum hast du mich dann nicht früher geweckt? Weil du den Schlaf gebraucht hast. Es ist reichlich unbequem, in so einem Stuhl einzuschlafen. Ich bin ganz steif. Ich habe die wildesten Kopfschmerzen. Beweg dich ein bisschen. Inzwischen bereite ich unser Candlelight-Dinner vor. Candlelight-Dinner? Na ja, unser Festessen. Fest... Unser erster Hochzeitstag, oh Gott, wie konnte mir das passieren? Aber das macht doch nichts. Verzeih, Mary. Ich bitte dich. besuch du jetzt deine Flugfüchse. Ich versuche uns in der Küche was zurechtzuzaubern. Verdammt. Nichts, nichts und wieder nichts. Wir brauchen eben eine genauere Positionsangabe. Fürchte ich auch. Ich verstehe ja nicht, warum sie nicht veranlasst haben, dass Infrarot-Suchgeräte von der Luft aus eingesetzt werden. Weil der Vogel inzwischen kalt ist, Frank, und die nicht reagieren würden. Ich meine, gleich nachdem das Ding runtergekommen noch warm war. Schon mal, weil das Wetter zu schlecht war zum Fliegen. Außerdem muss mit Infrarotsensoren niedrig geflogen werden. Mit anderen Worten, man muss schon genauer wissen, wo suchen. Aber wir finden das Aas schon, Frank, keine Sorge. Na, ich weiß nicht, Sam. Garantiert. Jetzt suchen wir mal die nächsten Leute auf meiner Liste, okay? Wenn die nächsten die sind, die halb oben in den Tablelands wohnen, dauert es eine Weile, bis wir dort sind. Ziemlich kurvenreicher und schlechter Weg. Ich zweifle, ob wir vor Dunkelheit da sind. Dann sind sie wenigstens zu Hause. Bin gespannt, was die zu erzählen haben. Von da oben müssen die ja halb Queensland überblicken. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen, Mary. Danke. Noch ein Schluck Wein? Gern. Auf dich. Auf uns. Und jetzt? Oh, nein. Nicht doch. Noch ein Geschenk. Na, was sagst du dazu? Das ist ja toll. Die Erstausgabe von Darwins Ursprung der Arten. Wo hast du denn die aufgetrieben? Doch bestimmt nicht in Keynes. Die haben sie aus Sydney beschafft. Vor ein paar Tagen ist eingetroffen. Deswegen wollte ich auch mit dir fahren gestern. Also, du hättest mir keine größere Freude machen können. Und nun? Oh, Nick! Statt Blumen. Du hast unseren Hochzeitstag doch nicht vergessen. Warum glaubst du, wollte ich nach Keynes fahren? Du Schuft. Das muss ja ein Vermögen gekostet haben. Danke, Nick. Du machst mir eine Riesenfreude damit. Wie schnell dieses Jahr doch vergangen ist. Ja. Vor einem Jahr saß ich noch als Sekretärin an einem Schreibtisch in Brisbane. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Und ich erinnere mich noch genau an den Augenblick, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Wie du plötzlich am Strand aufgetaucht bist. Auf der Suche nach Muscheln. Und splitterfasernackt. Nicht ahnend, dass jemand in den Dünen Ibisse beobachtet. Dein Anblick hat mir den Atem verschlagen. Ich hatte ja erst den Verdacht, dass sich da jemand ein hübsches kleines Versteck gebaut hatte. Nicht, um nackte Ibisse vor die Pupille zu bekommen. Nun, da draußen bist du das einzige menschliche Wesen geblieben, das ich erblickt habe. Das haben wir von Anfang an geteilt. Die Liebe zur Einsamkeit. Guten Abend. Ja? Verzeihen Sie, wenn wir Sie einfach überfallen. Ich bin Sam Boyd und das ist mein Kollege Frank Marlowe. Wir sind zwei Sternfreaks. Hobbyastronomen, um es genau zu sagen. Und speziell interessiert an Meteoriten und so. Und? Wir wollten fragen, Mr. Lesky, das ist meine Frau. Guten Abend. Also wir haben gehört, auch wenn das nicht offiziell bestätigt wurde, dass hier in der Nähe ein Meteorit niedergegangen sein soll. Ach, ja. Vorgestern Nacht. Und wir wollten nun von Ihnen erfahren, ob Sie etwas beobachtet haben. Bedauere, nicht vorgestern und nicht in den vorangegangenen Nächten. Auch nichts, was eventuell mehr nach einer Sternschnuppe oder einem Fluchkörper ausgesehen hat? Nein. Mrs. Lesky auch nicht? Nein. Tut mir leid. Es müsste gegen Mitternacht gewesen sein. Um die Zeit, meine Herren, waren meine Frau und ich schon längst im Bett. Und hatten die Lichter ausgemacht? Natürlich. Sie lassen nicht irgendwo Licht brennen in der Nacht? Nein. Wie kommen Sie auf die Idee? Weil Ihr Haus ziemlich hoch liegt und weil ich gerade überlege, ob der Betreffende, von dem Sie Meldung stammt, eventuell durch ein Licht in Ihrem Haus getäuscht worden sein könnte. Ach so. Tut mir leid, dass wir Ihnen nicht helfen konnten. Seltsam. Was? Dieser Typ, ich habe das dumpfe Gefühl, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Aber wo, wo? Und der Name, Lesky, sagt mir überhaupt nichts. Und Sie? Sie habe ich mit Sicherheit noch nie gesehen, aber ihn, wenn ich ihn nur irgendwo unterbringen könnte, verdammt nochmal. Aber das ist nicht das einzig Seltsame an den Leskis. Wieso? Ich habe mich doch noch erst mit unserem Vogelsteller unterhalten, als sie schon zum Wagen zurückging. Ja, und? Na, und erwähnte er, dass er das Haus von den Leskis sehen kann von seiner Hütte aus. Und er sagte, es hat Licht gebrannt. Und wie lang? Um Mitternacht noch mit Sicherheit. Aha. Aber angenommen, die beiden haben uns belogen. Warum? Weil sie den abstürzenden Satelliten doch gesehen haben. Warum sagen sie uns das nicht? Ich möchte die Polizei in Keynes einspannen. Die sollen uns doch mal etwas über die Leskis erzählen. Gute Idee. Das Problem ist nur, dass ich zögere, die beiden da oben sich selbst überlassen. Warum? Ich kann's nicht sagen. Instinkt. Na, dann gibt's nur eins. Wir trennen uns, ja. Sam. Sam. Hier. Hier, Frank. Na? Wie geht's? So ziemlich aufgefressen von den Mücken, aber sonst okay. Alles ruhig da unten. Die beiden haben das Licht ausgemacht, sind aber nicht weggegangen. Wo haben sie denn den Wagen abgestellt? Weiter unten. Gut 2 Kilometer von hier. In so einer Nacht hört man jedes Geräusch. Ja, und was haben sie rausgefunden in Keynes? Noch nichts über seine Frau. Aber es geht ja erstmal um ihn. Jedenfalls, wir müssen auf der Hut sein. Sagen Sie das nochmal. Ich habe mein Büro eingeschaltet. Doch aus Melbourne erhielt ich nur Ihre Auskunft. Mischt euch nicht ein. Wir können es nur schleunigst wieder absetzen. Himmel, warum? Er scheint so eine Art VIP zu sein. Inwiefern? Das haben Sie nicht rausgelassen. Ist top secret. Material, das nur Abteilungsleitern zur Verfügung steht. Sieh mal einer an. Sie sind noch immer nicht drauf gekommen, woher Sie ihn kennen, Sam. Nein, es will und will mir nicht einfallen. Schade. Übrigens, noch aus einem anderen Grund sollten wir äußerst vorsichtig sein. Ja? Unser Beobachter in der sowjetischen Botschaft in Canberra hat gemeldet, dass der Kulturattaché gestern Nachmittag eine Spazierfahrt angetreten hat. Und? Er heißt Yatsov. Und? Ist ein KGB-Mann, Technologe. Er beschafft sich, was sich beschaffen lässt, auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet. Durch Betteln und Borgen, gelegentlich wohl auch durch Kauf. Und wohin ist er verschwunden? Zunächst mal nach Sydney. Habt ihr in Australien nicht die Vorschrift, dass sich die Russen nur in gewissem Umkreis bewegen dürfen? Doch. Warum hat ihm dann nicht einer von ihren Leuten auf die Schulter getippt und gesagt, hey Junge, du bist zu weit gegangen? Weil sie wissen wollen, was er vorhat. Sie haben ihn weiter beschattet. Und? In Sydney ist er zu einer bestimmten Adresse gefahren, die er wenig später anders gekleidet mit einem Koffer und australischem Pass wieder verlassen hat, um so dann mit einem Taxi nach Mascot zu fahren, wo er in ein Flugzeug gestiegen ist. Jetzt sagen Sie nur noch in Richtung Queensland. Er ist gestern Abend um 16 Uhr Ortszeit in Keynes gelandet. Das ist ja großartig. Und wie kann er von der Sache erfahren haben? Gute Frage. Wo steckt er zur Stunde? In Keynes im Hotelzimmer, das er bisher noch nicht verlassen hat. Von gelegentlichen Besuchern in der Hotelbar bzw. im Restaurant abgesehen. Hat er sich ausgerüstet für einen Trip hierher? Nach unserer Kenntnis nein. Wir haben ihm eine Wand ins Telefon gesteckt, aber er hat noch nicht einmal telefoniert. Zumindest einen Jeep hätte er schon mal organisieren müssen. Wenn man davon ausgeht, dass er hier sich umsehen will, ja. Was hätte er denn sonst hier zu suchen? Er könnte auch darauf warten, dass ihm etwas gebracht hat. Gefällt mir nicht, die ganze Geschichte. Wenn wir nur den verdammten Vogel schon hätten. Keine Sorge, wir finden ihn. Echt so? Ich bringe Sie hin, Sam, sobald es Tag ist. Jetzt sagen Sie nur, Sie wissen, wo er ist. Ja, und zwar mit einer Genauigkeit von wenigen 100 Quadratmetern. Frank, wie zum Teufel ist Ihnen das gelungen? In meinem Laden sind sie aktiv geworden. Unsere Agenten haben eine Umfrage gestartet bei allen Clubs, Vereinen und so weiter, deren Mitglieder den Nachthimmel begucken. Bei Amateurastronomen, Satellitenbeobachter, sogar UFO-Freaks, wer nur in Frage kam. Und tatsächlich hatte ein Enthusiast, der oben auf den Tablins lebt, seinen Leuten eine Meldung durchgegeben, dass nämlich ein unbekanntes fliegendes Objekt 70 Kilometer nördlich von Keynes runtergekommen sei. So weit nichts Neues. Nur, er hat auf Rückfrage die genauen Koordinaten genannt. Na dann, Frank, wird die Sache allmählich heiß. Bist du die ganze Nacht auf gewesen, Nick? Auf und auf dem Posten. Schenkst du mir auch was ein? Whisky? Zum Frühstück? Um dir Gesellschaft zu leisten. Weißt du, was mir so an dir gefällt, Mary? Dass du keine Fragen stellst. Die meisten anderen Menschen, die fragen, fragen, fragen. Unaufhörlich. Sobald sie jemanden treffen, geht's los. Wie heißen sie? Woher kommen sie? Was machen sie? Ja. An sich ja nicht weiter schlimm. Nur, dass sie den Betreffenden damit auch gleich einordnen. Ihm ein Etikett aufkleben wollen. Ja, so ist es. Sie wollen wissen, ob sie mit einem auf gleicher Ebene reden sollen. Oder von unten herauf oder von oben herab. Ja, und dann gibt's die, die noch mehr fragen als die anderen. Du brauchst ihnen ja nicht zu antworten. Na. Aber selbst wir sind auf gelegentliche Kontakte mit der Außenwelt angewiesen. Ja. Und jede Frage ist gefährlich. Aber du verschonst mich mit Fragen, vor allem über meine Vergangenheit. Ich liebe dich, Nick. Und das ist alles, was für mich zählt. Bist du denn gar nicht neugierig? Doch. Aber ich weiß nicht, ob ich dich fragen soll. Die Vergangenheit ist doch etwas, was jedem selbst gehört. Ja, aber wir sind Mann und Frau, also warum fragst du mich nicht? Vielleicht, weil ich spüre, dass es etwas gibt, was du lieber für dich behältst. Und das respektiere ich. Und ich muss es auch nicht wissen. Ich habe ja auch eine Vergangenheit. Nur, dass du mir alles gesagt hast, was ich wissen wollte, und ich habe dich gnadenlos verhört. Das hat mich nicht gestört. Und vielleicht habe ich dir auch nicht alles gesagt. Vielleicht gibt es da noch ein paar Liebhaber, von denen ich nichts weiß. Ich wäre eifersüchtig, ja. Obwohl ich ansehe, dass dein früheres Leben nichts mit unserem jetzigen zu tun hat. Meine Mutter sagt immer, ich sei ein ziemlicher Schreihals gewesen. Sag mal, wie sehr liebst du mich? Über alles, Nick. Und auch ich möchte alles über dich wissen. Aber ich will dich nicht drängen. Ja, Mary. Aber es ist schwer, mit seiner Angst allein zu sein. Ich verstehe dich nicht. Geteilte Probleme sind halbe Probleme. Und wenn dich etwas bedrückt, musst du es mir sagen. Du kannst mir alles sagen. Es ist nicht gerade erfreulich. Das macht doch nichts. Vorbei ist vorbei. Du hältst mich für eine Art Aussteiger. Einen vorzeitig in Ruhestand gegangenen Professor, der Sydney den Rücken gekehrt hat, der diese Einsamkeit gezogen ist, um dem Irrsinn der Großstadt zu entkommen. Ja, das habe ich immer geglaubt. Ja, weil ich wollte, dass du das glaubst. Gibst du mir auch noch was? Erzähl doch weiter. Ich werde gesucht. Vielleicht nur von ein paar Männern, aber von denen Tag und Nacht. Nein. Doch. Genau genommen suchen sie mich schon seit 14 Jahren. Warum? Um mich zu töten. Mein Gott. Ja. Keine sehr vergnügliche Aussicht, nicht wahr? Aber mit dieser Angst habe ich gelebt, Tag für Tag. Und jedes Mal, wenn ein Fremder sich dem Haus nähert, denke ich, der ist's. Der soll's tun. Whisky löst die Zunge. Wer sind diese Leute? Wie heißen sie? Wie sie heißen, spielt keine Rolle. Sie sind nur Werkzeuge in den Händen einer Macht. Wer ist diese Macht? Der KGB, Mary. Der russische Geheimdienst. Nick. Ein Mensch, der in Angst lebt, lebt nur zur Hälfte. Die andere Hälfte ist gestorben an dieser Angst. Und wenn er nicht mehr weiß, wie er mit dieser Angst fertig werden soll. Beginnt er zu reden. Spricht er davon. Ja. Und das ist gut so. Denn so darfst du nicht weitermachen. Ich habe dir bisher nichts gesagt, weil ich dachte, dass du selbst Angst bekommst. Und mich verlässt. Aber warum? Es könnte ihnen einfallen, dich gegen mich zu benutzen. Früher war ich nicht erpressbar. Ich hatte keine Familie und auch sonst niemand, der ihnen hätte als Geisel dienen können. Aber jetzt habe ich... Und haben sie dich. Das verstehe ich nicht. Bevor sie mich umbringen, möchten sie noch bestimmte Informationen aus mir herausholen. Was für Informationen? Namen, Mary. Namen von einigen Leuten in Russland, denen ich meine ersten Kontakte zum Westen verdanke. Du sollst mir nicht sagen, was du lieber für dich behältst. Und wenn du nicht weiterreden willst. Doch, ich will. 1971 habe ich für den KGB gearbeitet, als Wissenschaftler. Man hatte mich mit der Deckbezeichnung eines zweiten Sekretärs als Spion in die Botschaft von Canberra gesteckt. Meine spezielle Aufgabe war, jede nur erreichbare Information über das Atomraketentestprogramm bei Woomera zu beschaffen. Und warum bist du übergelaufen? Nennen wir es Unzufriedenheit. Ich zog das Leben im Westen vor, wollte frei sein. Sie haben mir Geld gegeben und einen neuen Namen. Nicholas Lasky. Aber mit der Freiheit war es nicht sehr weit her. Ja, es gibt keine Freiheit, solange der Schatten des KGB über ihm liegt. Glaubst du, dass diese zwei Kerle gestern Abend KGB-Leute waren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, in der Abteilung 5 des KGB sind Leute, die ausgebildet wurden, zu töten. Und sich perfekt zu tarnen als Amerikaner, Australier. Man weiß nie, wer der Killer ist. Bis er vor einem steht. Ja, so ist es. Hast du die Australier mit Informationen beliefert, bevor du dich abgesetzt hast? Allerdings. Und die Engländer und die Amerikaner. Noch aus Moskau. Ich gehörte dem sogenannten Wissenschaftskomitee an und hatte Zugang zu hochkarätigem Material. Ich hatte Freunde an hoher Stelle, zwei im Wissenschaftlichen Institut und zwei im Innenministerium. Weißt du, ob die noch dort arbeiten? Einer ist tot. Hat vermutlich die Nerven verloren und Selbstmord begangen. Und die anderen drei? Sind noch auf ihrem Posten, soweit ich weiß. Und versorgen den Westen weiterhin mit Geheimmaterial. Und ihr wart alle befreundet? Ja. Der gemeinsame Verrat an dem, was doch eigentlich unser Vaterland ist, hat uns einander nahe gebracht. Wir waren Freunde auf eine Weise, wie man es außerhalb Russlands kaum kennt. Wenn ich nur etwas für sie tun könnte. Du kannst nur an sie denken und für sie beten. Dazu muss man glauben. Dann wünsche ich ihnen alles Gute. Komm, wir trinken auf sie. Ja, das wollen wir tun. Dann also auf Juri Stepakov, Gregorin Smolin und Ivan Dudin, die besten Freunde, die ich habe. Das war ein guter Gedanke von dir. Ja, nicht wahr? Gregory war der Spaßmacher von uns vielen. Einmal hat er... Hat's da nicht eben geklopft? Ich habe nichts gehört. Ich sehe mal nach. Nein, lass mich. Ich komme mit. Es kann etwas sein, was ich in Cairns für uns bestellt habe. Sam, wo waren Sie denn so lange? Ich dachte schon, Sie hätten sich verirrt. Hätte ich mich auch ums Haar. Ich war den halben Vormittag auf den Beinen. Und ich wäre mal wieder fast von den Mücken aufgefressen worden. Aber ein Unglück kommt selten allein. Wieso? Schlechte Nachrichten? Ja, ich war in unserem Wagen, um Funkkontakt mit Ihren Leuten in Cairns aufzunehmen. Ja und? Denen ist mal wieder einer durch die Lappen gegangen. Jatzow? Hat sich offenbar nachts klammheimlich durchs Fenster davon gemacht. Auf nimmer Wiedersehen, oder wie? Seine Sachen hat er zurückgelassen. Der vorherrschende Eindruck ist deshalb, dass er wieder auftauchen wird. Nur gut, dass ich die Kanone behalte. Fangen Sie mir nur nicht an, Sam, irgendwelche Russen zu erschießen. Möchten Sie lieber von ihm umgelegt werden? Unwahrscheinlich, dass er das tut. Ja, die Russkis sind nicht gerade für ihren Sanftmut berühmt, wenn es ums Ganze geht. Sie werden die Waffe nur mit meiner Erlaubnis gebrauchen. Hören Sie, Frank, wir sind in einem Krieg verwickelt. Einen, der nie erklärt wurde. Aber ein Krieg ist es und bleibt es. Und in jedem Krieg gibt es Verluste. Leute sterben, verschwinden. Auch wenn Sie keine Todesanzeige in der Zeitung kriegen, hin sind Sie. Und zu diesen Opfern gehören vor allem Leute wie wir, die mit Spionage, Abwehr, Sicherheit und so weiter zu tun haben. Also sorge ich für meine Verteidigung in diesem Krieg. Nur, dass Sie in Australien sind, Sam. Vielleicht ist es das, was so viele an euch Amerikaner nicht mögen. Dass Sie sich in anderen Ländern benehmen wie in Ihrem eigenen Hinterhof. Wir tun nur, was nötig ist. Das könnten die Russen auch sagen. Wenn beide Seiten so denken, dann müssen die Probleme erwachsen. Mit dem kleinen Unterschied, Frank, dass die Russen sich in anderer Länder Hinterhof nicht nur benehmen wie in ihrem eigenen, sondern dass sie ihn auch gleich okkupieren. Okay, ich werde die australische Regierung schon nicht in Verlegenheit bringen. Gehen wir und suchen wir unseren Vogel. Verdammt, ist das eine Hitze. Ja, mörderisch. Denken Sie an die Schlangen. Mach ich. Was haben Sie eigentlich mit dem Satelliten vor, Sam, wenn wir ihn finden sollten? Dem klebe ich einen Sender drauf und lasse ihn von einem Transporthubschrauber nach Red Plains schaffen. Obwohl er noch besserer Müll ist? Zu einer Routineuntersuchung. Wir müssen ja schließlich rauskriegen, warum der Vogel tot vom Himmel gefallen ist. Ob noch viel von ihm übrig ist? Sofern sich sein Fallschirm geöffnet hat. Was unter dem Hitzeschild liegt, müsste dann noch intakt sein. Die Steuerelektronik vor allem. Hey! Schauen Sie sich mal den Eukalyptusbaum dort an. Nur noch ein Stummel. Und hier, die Büsche und das Gras. Total plattgedrückt. Und da, vergohlte Äste und graue Asche. Sam, wir sind auf der richtigen Spur. Frank, ich glaube, ich werde verrückt. Das Metallteil, das dort im Boden steckt. Ist eine Rippe von unserem Vogel. Okay, wir haben ihn. Da ist er. Verdammt! Was ist? Den hat schon einer ausgeweidet, den Vogel. Da, offen! Das Herzstück ist raus. Der Rest war mit Fotografieren zu schaffen. Wer kann das getan haben? Jatzow? Der ist natürlich unser Hauptverdächtiger. Dann mal nichts wie zurück zum Wagen und Keynes alarmieren. Den müssen Sie noch schnappen können. Das möchte ich schwer hoffen, denn sonst... Hey, jetzt fällt mir ein, wo ich diesen Lesky schon mal gesehen habe. Nur, dass er damals nicht Lesky hieß, sondern Lazina, Nikolai Lazina. Er war ein KGB-Überläufer, 1971, glaube ich. Das war noch vor meiner Zeit. Den haben sie damals streng unter Verschluss gehalten. Die wussten genau, dass ihn der KGB liquidieren will. Das würde auch erklären, warum er uns so schnell wieder loswerden wollte. Ich war zu der Zeit der hiesigen US-Botschaft zugeteilt, als neuer Mann in der Nachrichtenabteilung. Der CIA schickte damals ein Funkbild von dem Herrn, das gespeichert werden sollte. Jedenfalls von daher kenne ich das Gesicht. Aber Sam, er wird doch kaum was mit Ihrem Vogel zu tun haben. Warum nicht? Weil er jetzt auf unserer Seite ist. Das kann man nie sagen bei einem Überläufer. Die sterben doch alle vor Heime, die Ruskis. Und ein Stück besserer US-Technologie könnte vielleicht als Versöhnungsgabe für seine früheren Herren und Meister gedacht sein. Wie weit ist bis zu ihm? Nicht weit. Wir sind mit dem Wagen gleich da. Merkwürdig still hier. Bisschen zu still. Und kein Fahrzeug, weit und breit. Die könnten ja den Tag über weggefahren sein. Dann lässt man doch nicht die Fenster offen. Und die Tür. Jemand zu Hause? Da ich bewaffnet bin, gehe ich besser als erster rein. In der Küche auch nichts. Sehen wir mal im Wohnzimmer nach. Allmächtiger. Mir wird gleich schlecht. Kommen Sie, Frank. Machen wir, dass wir hier wieder ins Freie kommen. Das war doch Lasky. Ich meine, schwer zu sagen bei all den Fliegen. Dieses Geschmeiß. Natürlich war das Lasky. Mit zwei tödlichen Schüssen im Kopf und im Rücken. Aber wo ist seine Frau? Jatschow könnte sie als Geisel mitgenommen haben, für den Fall, dass wir ihn kriegen. Aber wie ist er überhaupt hergekommen? Sicher mit dem Fahrzeug. Doch die Leskys hatten auch eins. Aber keins von beiden ist hier. Jatschow kann doch nicht gut mit zwei Wagen weggefahren sein. Ist er denn, er hat den Helfershelfer dabei? Oder hat ihn hier getroffen? Oder Mrs. Lasky ist mit dem Lasky-Wagen auf und davon. Ich gehe jetzt wieder zum Wagen und gebe unsere Funkmeldung durch. Die sollen mal Ausschau halten nach der Dame. Sie bleiben hier. Sam, ja? Ich hole sie nachher ab. Frank, alles okay? Nein, sie haben Jatschow geschnappt. Na, ist doch prima. Schon am frühen Morgen. Mit anderen Worten, als Lasky noch nicht tot war? Genau. Shit. Dann war sie es. Seine Frau? Sind Sie so sicher, Frank? Ich habe nicht nur Lasky, sondern auch sie überprüfen lassen. Doch gegen sie liegt nichts vor. Nur ihr Mädchenname war Riley. Und eine Mary Riley ist vor 18 Monaten bei einem Autounfall in Sydney ums Leben gekommen. Mit anderen Worten? Leskys Frau ist eine Agentin des KGB. Aber um ihn umzulegen, musste sie ihn doch nicht heiraten und ein Jahr lang die liebende Gattin spielen. Vielleicht sollte sie auf diese Weise erst noch etwas aus ihm rauskriegen. Irgendeine Vorstellung, Frank, wohin sie sich absetzen könnte? In Australien will man in so einem Fall immer zur Küste. Denn im Innern wäre jeder verloren. Und im Korallenmeer kreuzt zurzeit ein sowjetisches Kriegsschiff. Aber an der endlosen und unbewachten Küste, die ihr habt, können doch ganze Kompanien abgesetzt oder geholt werden, ohne dass es bemerkt wird. Ganz so ist es nicht, Sam. Wir haben eine Nimrod angefordert, die das Korallenmeer inzwischen aus der Luft mit Radargeräten überwacht. Und sobald ein Boot von der Küste ablegt, startet ein Hubschrauber und sieht sich die Sache näher an. Aber so weit wird es hoffentlich gar nicht kommen. Wieso? Weil sie zu diesem Kriegsschiff sicher vom nächstgelegenen Punkt aus übersetzen wird. Und weil es unter diesen Umständen nur wenige Stellen gibt, wo ein Boot sie abholen könnte. Und die sollten wir unter Kontrolle halten können. Ich meine, mit Hilfe der Polizei. Gleich Mitternacht. Ja. Sind Sie sicher, dass sie an dieser Stelle aufkreuzen wird? Warum hätte sie sonst ihren Wagen hier in der Nähe stehen lassen? Die Mulle da unten sieht mir ein bisschen ramponiert aus, Frank. Aber die tut's schon für den Zug. Was ist das überhaupt für ein komischer Ort? Im Sommer vor Jahren Holzfällerlager. Die haben hier Bauholz geschlagen und gleich verschifft. Hey, da draußen tut sich was. Was ist denn das? Dort, hinter der Landzunge. Ein Sportfischerboot. Die wollen doch nicht fischen. Die geben Lichtzeichen. Zweimal kurz. Die Antwort wird gleich kommen. Ja. Zwei Lichtsignale. Keine 200 Meter von hier. Na, dann wollen wir mal. Nein, Sam, wir bleiben hier. Wir lassen sie zur Mole kommen. Na, Mrs. Lasky. Oder soll ich lieber sagen, Genossin? Was wollen Sie von mir? Das Boot da draußen können Sie jetzt vergessen. Sehen Sie, das zweite Schiffchen da ist ein australisches Patrouillenboot. Und das wird jetzt eine kleine Jagd veranstalten. Erzählen Sie doch mal, wie haben Sie Lasky aufgestöbert? Doch egal wie. Wir haben ihn aufgestöbert. Und dann haben Sie sich an ihn rangemacht. Und sich viel Zeit gelassen. Warum hat er uns nicht verraten, wo der Satellit abgestürzt ist? Weil er Angst hatte vor der Presse und vor uns. Wie sind Sie von ihm weggekommen, um den Satelliten ausblenden zu können? Ich habe ihm ein paar Schlaftabletten in den Kaffee getan. Ach, ganz die liebevolle Ehegattin. Und Jatzow haben Sie wohl zu Ihrer Unterstützung kommen lassen. Ich habe mit ihm telefoniert. Von Keynes aus. Ich nehme an, Sie haben alle Informationen, die Sie brauchten, aus Lasky rausgeholt. Eher hätten Sie ihn nicht getötet. Sie wussten, dass Sie ihn nicht direkt fragen durften. Nicht mal im Bett. Um ihn zu kidnappen und aus dem Land zu schaffen, das wäre doch zu riskant gewesen. Und der KGB hat Zeit, viel Zeit. Also haben sie ihn geheiratet und Händchen gehalten, bis er ihn vertraut und von selbst den Mund aufgemacht hat. Und dann haben sie ihn erschossen. Ich habe nur einen Mann hingerichtet, der die Sowjetunion verraten hat. Richtig, und jetzt geben Sie uns mal die Tasche, die Sie da haben. Die nicht. Aber das. Sam, alles okay? Alles okay. Die Kugel muss glatt durch meinen Arm gegangen sein. Dass dieses Aas hier Schießeisen nochmal benutzen könnte, daran habe ich nicht gedacht. Ich schon. Ja, ein Glück, dass auch Sie eine Kanone hatten. Die haben Sie allerdings die ganze Zeit über gut versteckt. Man muss ja nicht unbedingt angeben damit. Aber mir eine Predigt halten, nur nicht zu schießen. Ich glaube ihm, ich habe das Recht, eine Pistole mit mir rumzutragen. Wir sind hier auf meinem Hinterhof, Sam. Und was mir im Herzen liegt, ist die Sicherheit meines Landes, nicht Spionage. Warum sagen Sie sowas? Ist sie tot? Mhm. Und wo ist die Tasche? Hier. Die werden sich meine Leute näher ansehen. Aber der Inhalt ist Eigentum der USA. Ja, irgendwann kriegt ihr sie schon zurück, keine Sorge. Das wird meinem Boss aber gar nicht gefallen. Tut mir leid. Sie sind also doch keine so kleine Nummer in Ihrem Verein, stimmt's? Warum haben wir Sie dann nicht auf unserer Liste? Ich bin erst kürzlich nach Einsätzen in Übersee zu unserer Abwehr gestoßen. Im Übrigen wissen wir, dass ihr wisst, wer unsere Geheimagenten an der Spitze sind. Und warum dann das ganze Theater? Das fragen Sie noch? Sie wollten uns doch hier verschaukeln, Sam. Erstmal, wir waren durch die plötzliche Zunahme von kodiertem Funkverkehr zwischen Red Plains und Washington voll im Bild, dass da was am Anbrennen war. Und dann, als uns Ihr Topmann in Red Plains erzählt hat, er würde uns wegen einer mehr oder weniger unwichtigen Sache einen mehr oder weniger unwichtigen Mann schicken, schickt er Sie, Sam. Nun zufällig wissen wir, dass Sie vom CIA sind. Und dass man Sie nur schickt, wenn es wo ernst hat. Muss ich nicht sagen. Im Norden von Queensland kommt also einer von euren Satelliten runter und Sie können es nicht leugnen. Am liebsten hätten Sie uns völlig draußen gehalten aus der Sache. Ja? Und weiter? Was aber nicht so einfach war. Und da Sie vielleicht auch ein bisschen Hilfe brauchten von einem, der die Gegend kannte, baten Sie um irgendeinen kleinen Beamten, den meine Abteilung nicht weiter vermissen und der auch kein großes Geschrei machen würde, wenn Sie den Satelliten gefunden hatten. Und so bekam ich Sie, Frank. Und es ist mein Job, genau das rauszufinden, was wir nicht rausfinden sollen, eurer Ansicht nach. Aber Sie tappen noch immer im Dunkeln, Frank. Das wird sich bald ändern, Sam. Wenn unsere Spezialisten sich näher ansehen, was aus dem Vogel rausgenommen wurde. Ein Wettersatellit ist er jedenfalls nicht. Der Vogel besaß eine Kamera mit hochauflösender Optik. Ein Multispektrometer zur Ortung versteckter bzw. unterirdischer militärischer Einrichtungen. Sowie Infrarotsensoren zur Sichtbarmachung gewisser durch Dunkelheit oder Wolkenfelder verborgener Aktivitäten. Sicher recht nützlich, das alles. Es macht, was da sonst noch so rumläuft an Aufklärungssatelliten, die Keyholes und Big Birds, zu Antiquitäten. Aber damit nicht genug. Dieser Vogel sendet digitalisierte Informationen, die von Red Plains verschlüsselt in die Staaten weitergeleitet werden, wo am Ende im Pentagon Bilder von fantastischer Qualität zur Verfügung stehen. Im Klartext, ihr habt damit unseren Hinterhof ausspioniert. Aber Frank, das Vögelchen flog nicht nur über Australien, das war ein Zugvogel. Jedenfalls war uns sehr daran gelegen, ihn rasch zu finden und festzustellen, warum er vom Himmel gefallen ist. Es ist schon der Verdacht laut geworden, die Russen hätten ihn mit einem Killersatelliten abgeschossen und dafür gesorgt, dass er da landet, wo er gelandet ist, um sich dann zu bedienen. Na, war ja auch nah dran. Aber erstmal alles runterspielen und hoffen, wir Australier sind dumm genug, nichts zu merken. Mistknochen seid ihr. So wird's wohl sein, Sir. Na, endlich mal einer, der eine Niederlage eingesteht. Eine Niederlage? Wer hat was von einer Niederlage gesagt? Ich gebe höchstens zu, dass Gründe für eine engere Zusammenarbeit bestehen. Ob wir wohl damit anfangen, Sam, dass wir gemeinsam in zivilisiertere Gefilde zurückkehren? Ja. Und zwar möglichst schnell.